Hi. Hallo. Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. I hope you are living and obeying God's first commandment. Ich hoffe, du lebst und gehorchst dem ersten Gebot Gottes. Freely enjoy God's goodness and generosity and just trust him. Uneingeschränkt Gottes Güte und Großzügigkeit genießen und ihm einfach vertrauen. This is the thing that the devil does not like. Das ist die Sache, die der Teufel nicht mag. Jesus came to give you life and to give you life abundantly. Jesus ist gekommen, dir das Leben in Fülle zu geben. That is why God is such an incredible good God. Deswegen ist Gott so ein unglaublich guter Gott. Because he just always wants us to enjoy his goodness. Er will, dass wir immer seine Güte genießen. Now I'm going to just talk a little bit about something that maybe some of you have heard me say, but maybe some of you don't. Ich werde jetzt ein wenig über etwas sprechen, das einige von euch vielleicht schon von mir gehört haben und andere vielleicht nicht. But I thought it was very important. Ich dachte, dass es sehr wichtig ist. Because there are always new people joining our devotion. Es gibt immer wieder neue Menschen, die unsere Andachten hören. It was actually about almost 4 years ago. Vor rund 4 Jahren. Where I had a time of just withdrawing myself together with Debbie to a very lonely, quiet, solitary place to fast and pray and hang out with Jesus. Zog ich mich mit Debbie an einen sehr ruhigen, einsamen Ort zurück, um zu fasten, zu beten und mit Jesus Zeit zu verbringen. And you know, one of those days, God began to speak to me about God's glory. An einem Tag fing Gott an, zu mir über Gottes Herrlichkeit zu sprechen. Which I, of course, have shared many, many times. Was ich schon oft getan. Habe. But for those of you who've never heard me say it, I'm going to just touch it here on this series. Für diejenigen, die das noch nie von mir gehört haben, werde ich es hier in dieser Serie erwähnen. I don't know about you, but I've heard a lot of sermons about God's glory. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich aber habe viele Predigten über Gottes Herrlichkeit gehört. And it's actually interesting because most of these sermons were actually kind of abstract. Und es ist sehr interessant, denn die meisten davon sind abstrakt. You know, they were like messages about the weight of the glory of God. Es waren Botschaften wie über das Gewicht der Herrlichkeit Gottes. You know, they were all kind of this abstract thing where the cloud filled the temple and the priests couldn't stand on their feet anymore. Sie handeln von dieser abstrakten Erfahrung, dass die Wolke den Tempel erfüllte und der Priester nicht mehr auf seinen Füßen stehen bleiben konnte. Although I know this is a story from the Old Testament. Obwohl ich weiß, dass dies eine Geschichte vom Alten Testament ist. And I know it's a beautiful story actually. Und ich weiß, dass dies eigentlich eine wunderschöne Geschichte ist. You know, where the presence and the glory of God was so heavy, weighing everything down. Wo die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes so schwer alles niederdrückend ist. And you know, of course it would be a wonderful experience. Natürlich wäre so eine Erfahrung wunderbar. But somehow it never satisfied me to limit the glory of God to this abstract, strange thing. Aber irgendwie hat es mich nie befriedigt, die Herrlichkeit Gottes auf dieses abstrakte, seltsame Ding zu limitieren. And then I came to Exodus chapter 33 and 34. Dann kam ich zu 2. Mose 33 und 34. And this was something that to me personally was so revolutionizing. Und das war für mich persönlich so revolutionär. You know, this was something in me that triggered such a deep longing to really know, experience and understand God's glory better. Dies hat in mir so ein tiefes Verlangen ausgelöst, Gottes Herrlichkeit zu kennen, zu erleben und besser zu verstehen. Listen to me. Hör mir zu. I could talk about this subject no problem for 2 or 3 hours. Ich könnte darüber problemlos 2-3 Stunden sprechen. But you can research that and study it yourself. Du kannst dies für dich selber nachforschen und studieren. I'm just going to give you a resume of this whole thing. Ich gebe dir darüber eine Zusammenfassung. So here's what's happening. Hier ist was passiert. In Exodus 33, Moses expresses a deep desire to see God's glory. In 2. Mose 33 drückt Mose ein tiefes Verlangen aus, Gottes Herrlichkeit zu sehen. You know, in the context, we see the same old story. Either God is fed up with the people and wants to kill them, or Moses is fed up with the people and wants God to kill them. Hier im Kontext sehen wir die gleiche alte Geschichte. Entweder hat Gott genug von den Leuten und möchte sie töten, oder Mose hat genug und möchte, dass Gott sie tötet. You know, half the time Moses said, God, just kill him. And God said, no. And the other half the time, God said, I'm going to kill him. And Moses says, no. Die eine Hälfte der Zeit sagt Mose, Gott soll sie umbringen und Gott sagt, nein. Die andere Hälfte der Zeit meint Gott, ich muss sie umbringen und Mose sagt, nein. I think the reason why God never killed them because God and Moses never agreed. agreed. Ich denke, der Grund, warum Gott sie nicht tötete, war, weil sie nie einer Meinung waren. Very good. Das war sehr gut. But anyhow, so here's what happened. Wie auch immer, Folgendes passierte. There is one of those situations again. Da gibt es wieder so eine Situation. And Moses expresses his longing in his heart. Und Mose drückt sein Herzensverlangen aus. In Exodus 33, verse 18, this is what he says. In 2. Mose 33, 18 sagt er, Please show me your glory. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. I really want you to catch something. Ich will wirklich, dass du etwas verstehst. If you say to God, please show me your glory. Wenn du zu Gott sagst, bitte zeige mir deine Herrlichkeit. The immediate response shows what the glory of God really is all about. Zeigt die unmittelbare Antwort, was die Herrlichkeit Gottes ist. So look. Schau. Show me your glory, please. Schau, Mose sagte, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. And verse 19, the next sentence says this. Und Vers 19, der nächste Satz sagt, Then he, which is God, said, Und er, Gott, sprach, I will make all my goodness pass before you and I will proclaim the name of the Lord before you. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. So, what is God's glory? Was ist die Herrlichkeit Gottes? His goodness. Seine Güte. And his name. Und sein Name. This is a story that gives me goosebumps every time I talk about it. Dies ist eine Geschichte, von der ich jedes Mal Gänsehaut bekomme, wenn ich darüber spreche. God's glory is nothing abstract. Gottes Herrlichkeit ist nichts Abstraktes. God's glory is not a cloud that comes into your bedroom and makes you knock down on your bed. Gottes Herrlichkeit ist keine Wolke, die in dein Schlafzimmer kommt und dich auf deinem Bett niederschlägt. God's glory is his goodness, which is directly related to his name, which describes him perfectly. Gottes Herrlichkeit ist seine Güte, direkt mit seinem Namen verbunden, den ihn perfekt beschreibt. Think about it. Denk darüber nach. Every time God gives himself a name that describes his goodness. Jedes Mal, wenn Gott sich einen Namen gibt, beschreibt es seine Güte. Which now actually reveals his incredible glory. Jetzt seine unglaubliche Herrlichkeit aufdeckt. God longs to make his glory known to the whole world. Gott sehnt sich danach, seine Herrlichkeit der ganzen Welt bekannt zu machen. We have been promised that as surely as the Lord lives, he says, As the water cover the seas, so the knowledge of my glory shall cover the whole earth. Uns wurde versprochen, so gewiss Gott lebt, sagt er, so wie die Wasser das Meer bedecken, so wird das Wissen der Herrlichkeit die ganze Erde bedecken. Knowledge of the glory of God is the knowledge how good really God really is. Das Wissen über die Herrlichkeit Gottes ist das Wissen darüber, wie Gott wirklich ist. Today in the whole world, Unfortunately, what's known is how bad God is. Heute auf der ganzen Welt ist unglücklicherweise bekannt, wie schlecht Gott ist. But it's changing. Aber es verändert sich. We are going to be part of those people who make the knowledge of the goodness of God known to the whole world. Wir werden Teil der Leute sein, die das Wissen über die Güte Gottes der ganzen Welt bekannt machen. This is exactly in the heart of God. Dies ist genau im Herzen Gottes. We have to first be convinced in order to make it known. Zuerst müssen wir überzeugt sein, bevor wir es bekannt machen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.